Es war tatsächlich nicht weit. Corneli wohnte nur zwei Straßen entfernt in einem hübschen kleinen Bungalow. Markus klingelte Sturm. Den Revolver hatte er hinten in den Hosenbund gesteckt. Tim blieb im Dunkeln. Gut. Tarzan hatte genug gehört. Er wusste jetzt, um was es ging. Also bereitete er sich zusammen mit den anderen von der TKKG-Bande auf den Kampf mit den seltsamen Gespenstern vor.